Auschwitz, Stimmen. 1. Realisation: Ronald Steckel. Und wir sind in Auschwitz-Birkenau ausgestiegen. Der SS-Unteroffizier sagte nach uns: Ich werde euch führen in einen sehr schönen Platz. Wie wir dann in Birkenau angekommen sind, sagt er: Schaut ihr herum, wie schön ist das hier, ihr werdet hier gut und glücklich leben. Ich bin nach Auschwitz im Dezember 1943 angekommen. Ende 43. Am 3. Juni, Sonnabend, in der Nacht, sind wir nach Auschwitz angelangt, 1944. Man hat Urine getrunken, zwei Frauen sind irrsinnig geworden, gestorben sind ein paar. Und bei der Ausladen des unseren Waggons fielen sie auf den Boden dort bei der Rampe. Deportiert in 44 Mai. Nach einem viertägigen Transport kam ich nach Auschwitz. Wahrscheinlich am 20. oder 22. Oktober. Och, alles hätten diese, nicht die Zähne, die goldenen Zähne haben sich diese Menschen im Waggon herausgezogen, damit sie Wasser. Und im Oktober dann 1942 bin ich nach Auschwitz gekommen. Ich bin nach Auschwitz gekommen, den 12. November 1942. 1942. Ich wurde mit dem bald ersten Transport nach Auschwitz geschickt im Jahre 1942. Das Lagergelände war ja riesig groß. Das umfasste vielleicht 10 mal 20 Kilometer. Es waren ja nun vielleicht einige tausend SS-Angehörige da. Nach Auschwitz bin ich gekommen, entweder März 42 oder Anfang April. Nach Auschwitz kam ich den 13. April. Es war nämlich am vor oder nächsten Tag mein Geburtstag. Und das kam nur der 30., 31. Am 30. Juni 1942. Ich kam Anfang Januar 43, am 15. Januar kam ich nach Auschwitz. Ich bin am 27. Februar in Berlin verhaftet worden und war ungefähr den 1. März in Auschwitz. 16. Mai 1941. In Auschwitz kam ich am 23.04.42. Es muss wohl der 29. Dezember gewesen sein, 1941. Am 14. August 1942. Transport Nummer 1. 973, eingetroffen, von ihnen nur mehr 88 am 15. August am Leben. Transport Nummer 2, 464, zum Zeitpunkt 15. August leben 10. Transport Nummer 3, 543. Es leben noch 41. Nach Auschwitz kam ich am 25. Oktober 1942. Das war Winter 41. Transport Nummer 4, 442. Es leben 23. Im Juli 42. Am 13. April 1942. Transport 6, 1053 leben. Im August 1942 bin ich von Dachau nach Auschwitz transportiert worden. Transport 7, auch 1217 leben. Wir sind 54.000 abtransportiert und wir sind 1200 lebendig zurückgekommen. Das war im Juli 43. Ich war 23 Tage auf Transport. Ich kann es nicht genau sagen. Es war, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni. Ich kann es nicht sagen. Wir lebten zeitlos. Ich war zu der Zeit schon 5 Jahre in Haft. Es waren aber 700 Jahre für mich. Die ersten Transporte wurden ja total vergast. Das waren diese 4 Transporte von Sosnowitz. Und dann kam auf einmal eine Anordnung von Obergruppenführer Pohl, da war ich damals noch sogar auf der Bauleitung. Und dann wurde auf der Bauleitung in dieser Beziehung darüber beraten, dass man aus diesem Transport jeweils so und so viel herausnimmt, um Arbeitskräfte zu bekommen. Dann wurde das erweitert auch für die Rüstung und für andere Arbeiten, wie für die Buna-Werke, dass jeweils eben aus diesen Transporten so und so viel herausgenommen werden. Die Transporte waren vom Grund, von allen Anfang zur Vernichtung bestimmt. Es arbeiteten 2 Instanzen, eine verlangte hohe Totenzahlen, der andere verlangte hohe Arbeitszahlen, Zahlen von Arbeitern. Man konnte das nie richtig vereinen. Es war sehr schwer gewesen. Die gesamte Aufsicht über die Güterabfertigung, die Fahrkartenausgabe, Gepäck, Expressgutabfertigung, Zollabfertigung, Bahnhofskasse, Ostdienstkohlenverteilungsstelle, großer Wehrmachtsfrachtbrief. Alle Angaben für die Abfertigung des Wagens, Frachtberechnung, Innenseite des Frachtbriefes, die Wagen- oder die Achszahl des Zuges, die Zahl der in den Zügen beförderten Personen, die Abrechnung mit der Wehrmacht oder beziehungsweise mit der Waffen-SS. Gedeckte Wagen, während der Kriegszeit Eisenbahnverwaltung von uns besetzt, freizügig verwendet. In diesen Transporten fremde Eisenbahnwagen, nicht nur allein Wagen der damaligen Deutschen Reichsbahn. Ganz zügig, ja, ja, das weiß ich nicht. Wurden in das Lager gefahren, wurden sie entladen, zurück in den Bahnhof Auschwitz, Entseuchungsanstalten, dort wurden sie entseucht. Keine Angelegenheit des Wagendienstes, auch nicht der Güterabfertigung Auschwitz, im gleichlaufenden Turnus immer wieder nach Ungarn kontrollieren, anhand der Wagennummern. Wagendienstlich gesehen, das eigentliche sogenannte KG, man bezeichnete das als Kriegsgefangenlager, das war also das eigentliche Vernichtungslager, in Züge sofort zugefahren, zurückgedrückt, wieder in den Bahnhof mit einer neuen Maschine bespannten Seuchungsanstalten. Nicht Angelegenheit des Wagendienstes oder der Güterabfertigung. Soweit mir bekannt ist, der Zug in seiner ganzen Länge in das Lager gefahren worden. Ein einziges Mal. Dienstlich dort draußen zu tun. Zutritt zu diesem Vernichtungslager, uns Eisenbahnen grundsätzlich verboten. In diesem Vernichtungslager. Ich kann aber nicht mehr sagen, aus welchem dienstlichen Grunde ich dort drin zu tun hatte. Ich bin auf der Lok gefahren. Das kann ich nicht ohne weiteres sagen und auch nicht beurteilen. Ich weiß nur so viel. Sämtliche Züge unter starker Bewachung standen. Die Leute alle die SS-Uniform. Zugführer der damaligen Deutschen Reichsbahn. Die großen Wehrmachtsfrachtbriefe übergeben, Güterabfertigung. Oben in der rechten Ecke des großen Wehrmachtsfrachtbriefs das Dienstsiegel einer SS-Stelle, Judentransporte aus Ungarn. Gar nicht, also die haben wir gar nicht gewusst. Der Frachtbrief verbucht worden und lief auf das Konto der Waffen-SS, die musste ja dann die Fracht bezahlen. So stand ich denn an einem Vormittag auf dem Bahnhof in Auschwitz. Man erwartet unwillkürlich von einer Stätte in dem sich Ungeheuerliches, Unsagbares, Unvorstellbares vollzieht, dass irgendwie der Spuren sichtbar sein müsste, besondere Atmosphäre. Ich blieb deshalb längere Zeit auf dem Bahnhof stehen, um da irgendetwas zu sehen. Aber Auschwitz ist eine kleine Stadt mit einem sehr großen Durchgangs- und Verschiebebahnhof, etwa wie Bebra. Es gingen dauernd Züge durch, Truppentransporte nach dem Osten, verwundete Transporte kamen zurück, Kohlenzüge, Erzzüge, Güterzüge, auch Personenzüge. Die Menschen, die stiegen da aus, die Jungen lustig, die Eltern mürrisch abgearbeitet, als wäre es die alltäglichste Sache von der Welt. Es sah auch Häftlingstransporte, gestreiften Anzügen, aber die gingen von Auschwitz weg, es kam keiner an. Nun, das Konzentrationslager war nicht zu übersehen, aber von außen bot es auch nur den Anblick, den man von Kriegsgefangenenlagern oder anderen Konzentrationslagern gewohnt war, hohe Mauern, Stacheldraht, Wachtürme, Posten, die auf und ab gingen, ein Tor, ein geschäftiges Treiben der Häftlinge, aber sonst nichts Auffälliges. Bürotätigkeit, Verwaltungsausbildung, Batteriechef nicht frontverwendungsfähig, Aufbau einer kommunalen Verwaltung, Auschwitz, Aufbau der Bürgermeisterei, Wehrmachtsgutsbezirk, damals Deutsche Reich, Eigentum des gesamten Grund und Bodens, Waffen-SS, Truppenübungsplätze, eigene kommunale Verwaltung, Verwaltungsbeamter, Militär, Verwaltungsbeamten, Waffen-SS, Bürgermeisterei, Konzentrationslager. Leiter der Verwaltung, Sturmbannführer oder Obersturmbannführer, Bürgerschaftsverwaltungshauptamt, Ausübung meiner Tätigkeit, Genehmigung des Landrates, Gutachten, Gemeindewesen über Kommunalwesen, Genehmigung des Landrates, die Ausübung meiner Tätigkeit, Häftlingsgeldverwaltung, Bank, Konto geführt, Häftlingsgeldauszahlung. Das waren Menschen verschiedener Nationen, Standardverwaltung. Das war vor dem Lagerzaun. Geldverwalter oder Kassenverwalter, Bidon, Sturmmann. Das war alles organisiert. Nicht? Also Adjutanten, Kommandant Fahrbefehl, Fahrbefehl, Fahrdienstleiter von unter Sturm 4. Zur Häftlingskirche, zur Rampe. Fahrbereitschaft vom Haupttruppenwirtschaftslager, Fahrbereitschaft Verwaltungshaupttruppenwirtschaftslager, Fahrbereitschaft Truppenwirtschaftslager, SS unter Sturm 4 Uniform, Verwaltung. Kommandantur, 80 Fahrzeuge, Auschwitzer Bahnhof vom Hauptwirtschaftslager, die Häftlinge, Fahrbereitschaft, Hungerleiden und so weiter, Fahrbereitschaft, Pragehalle, Verpflegungswagen, Fahrbereitschaft, Kommandant, die Offiziere, Aktion, Hauptsturm 4, zur Aktion, der SS-Mann, Schnaps, für jede Aktion, für jeden Transport, einen Viertel Liter Schnaps. In diesem Transport, ein Lastzug von vielen Waggons zusammenstehend, in einem Waggon über 80 Personen zusammengedrängt, wo wir von der ganzen Umgebung, wie ich sagte, da waren. In unserem Waggon waren einige Ärzte, Kranke, Kinder, alte Leute. Kinder haben schon ungeduldig nach dem Absteigen gefragt, wohin wir gehen, wohin fahren wir, wir sind hungrig, wir sollen aussteigen. Und nach zwei langen Tagen, drei Nächte Fahrt, wo wir nicht wussten, wo wir fahren, weil wir nur die Ritzen im Waggon hatten und von dort die verschiedenen Stationen erblicken konnten, sahen wir Katowice, Krakau, wie wir schon so weit waren. Bevor ein Transport nach Auschwitz kam, angenommen, er kam von Transi oder von Westerbork oder sonst dergleichen, woher, da kam vorher ein Transportschein, ja, dass so und so viel am so und so vielten von dort und dort weggefahren werden und voraussichtlich um die Zeit in Auschwitz ankommen. Also wenn sie dann angekommen sind, dann war es jeweils meine Sache, die Zahlen abzuschreiben, wie viel aus diesem Transport herausselektiert wurden. Und dann war die Sache für mich erledigt. In der Nacht, wenn der Transport angemeldet wurde nach Auschwitz, kam ein Blockführer, ein SS-Mann, ins Block und hatte uns geweckt. Darauf sind wir sofort aufgestanden und wurden zu sogenannter Rampe abtransportiert. Die Rampe, das war ein Holzgebäude, ein Holzgerüst von ungefähr 500 Meter Länge, könnte aber auch länger sein, das sich zwischen Auschwitz und Birkenau befand. Wir sind mit einer Gruppe von SS-Männern wurden herausmarschiert von einer Gruppe von SS-Männern, und da waren gewöhnlich schon auf der Stelle ungefähr 100 SS-Mann ohne Rang. Die haben um die Rampe eine Postenkette gezogen. Als die Postenkette gezogen wurde, wurden wir in die Postenkette hereinmarschiert, denn diese Rampe war ja außerhalb des Lagergebietes, außerhalb Auschwitz und außerhalb Birkenau. Wir wurden in die Postenkette hereinmarschiert und warteten auf den Zug. Der Zug wurde hereingeschoben in diese Kette, ungefähr nachdem die Postenkette kontrolliert wurde und alles klappte. Der Transport ist eingefahren von Birkenau, sagen wir mal von Auschwitz, vom Hauptbahnhof. Der wurde gemeldet. Und da war ein Leutnant oder Oberleutnant, der hat das gemeldet. Transport, sagen wir mal, von Rumänien, Ungarn oder Holland, Stärke mit 1200 oder 1500, so und so. Die Postenkette stand und anschließend war der Arzt dabei gewesen. Ja, da bin ich am Mittwoch einmal früher heimgekommen, das war so im Sommer 1944. Ich weiß auch, wo der Transport her war. Der Transport war von Ungarn gewesen. Das war schon im letzten Kriegshalbjahr gewesen, so um die Zeit rum. Mitte 1944. Und dann hat er das Ding zu mir gesagt, der Untersturm für Wiegand, ich soll sofort rüberfahren zur Häftlingskirche und soll dort Verpflegung laden. Und dann bin ich rübergefahren in die Häftlingskirche, weil ich ja früher heimgekommen bin damals. Ich habe da auch Butter und dänische Butter und Margarine und Käse geladen in Schwindochlowitz, bei Katowitz. Und bin früher zurückgekommen. Jetzt bin ich rübergefahren ins Häftlingslager rein, bin hingefahren in die SS-Kirche, an Häftlingskirche. Dann haben die mir so große Kisten aufgeladen, vierige, die mit so Handhebern. Und da waren lauter Brätler geschnitten drinnen. Und da habe ich so gestaunt, denke ich mir, jetzt werden sie aber gut empfangen, das Häftling. Nicht? Und habe ich gesagt, ja, wo muss ich das hinfahren? Und dann sagt zu mir, der Egersdorfer hat der geheißen, der Unterscharführer oder was er war. Das fahrst du dann aus zur Rampe nach Burgenau. Und er hat gesagt, wo ist denn das? Und er hat gesagt, das ist doch bloß da drüben ausfahren, da findest du schon hin in Burgenau drinnen. Ich habe es nicht gewusst gehabt damals, dass jetzt schon da drüben das so weit ist, nicht? Da bin ich halt da rausgefahren, daraus habe ich noch einen gefragt und gesagt, ja, fahrst du gleich da rüber zum Hauptturm, fährst da rechts rüber, da bist du schon dran an der Rampe. Und dann bin ich da reingefahren, gell? Und dann habe ich schon gesehen, dass ein Zug drinnen steht. Und dann bin ich da hingefahren, so. Die Lokomotive war schon weg. Ich weiß nicht, ist die so rückwärts rausgefahren. Der Zug ist halt ohne Lokomotive da gestanden, das habe ich gesehen. Dann habe ich meinen Wagen, habe ich auch nicht so geguckt, so ein bisschen dumm. Nicht? Dann hat er gesagt, stell den Wagen daher, dann bin ich so daher gestanden. Also, das war das Schöne, da steht der Zug. Darüber habe ich gleich den Mengele gesehen und ein paar Offiziere sind es gewesen, alle habe ich auch nicht gekannt. Moll habe ich auch gesehen, Hauptscharführer Moll. Und dann habe ich meinen LKW so hergestellt und so ist der Zug. Gell? Und da habe ich so einen Mengele und da habe ich die alle gesehen. So. Dann haben sie zuerst ein bisschen so gesprochen miteinander und ich bin an meinem LKW, bin ich so angelehnt am Kopfflügel, so bin ich angelehnt und habe so zugeschaut. Wir sind hereingekommen, so ungefähr war 4 oder 4:30 früh, war noch dunkel. Und wir haben gesehen, solche große Lichter, wir haben nicht gewusst, wohin wir kommen. Wir sind dort gestehen und nach einiger Zeit sind gekommen Leute und haben diese Schlüssel heruntergenommen von den Waggonen und haben geschreit, los, los, los, hinaus, hinaus. Wir haben nicht einmal gewusst, was ist das? Wir haben rausgekommen von den Waggonen und die Kinder haben wir heruntergenommen und gleich haben wir Schläge bekommen dort. Und einmal sehe ich, das nimmt man meine Kinder und meine Mutter und meine Kinder von meiner Schwester, nimmt man herunter. Meine Schwester schreit, ich will mit meinen Kindern gehen, geht dorthin. Es war ganz dunkel noch und die Lichter waren an und sämtliche Leute in Gestreiften sind herumgelaufen und haben uns geschrien, schnell, schnell, schnell. Und da haben wir SS-Offiziere gesehen, kommen und gehen und haben sie los. Unbekannte, grobe Stimmen haben uns gefördert. Aus, in der Reihe stehen. Dann kam der Befehl, alles raustreten, das Gepäck abgeben auf der Rampe. Es war ein Befehl vom Kommandanten gewesen, nee, wir sollen nicht schlagen, wir sollen keine Panik ausbrechen da. So wäre eine Panik ausgebrochen, sagen wir mal. Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Gleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und vor dem Zug, vor den Waggonen, Hunderte und Tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Ich wusste nicht, wo wir sind. Ich dachte, es ist vielleicht ein ausbombardiertes Stationshaus oder so etwas. Es war alles gewesen und da hieß es, die Männer nach rechts, die Frauen nach links, zu fünf antreten. Das haben wir von der Schutzableihe haben wir bekommen, den Befehl. Den haben wir gegeben. Wir bekamen den Befehl vom Schutzableiherführer, dass die Zugänger, die nach Auschwitz kommen, die müssen ihr Gepäck abgeben und zu fünf antreten. Die Männer wurden angetreten auf der rechten Seite und die Frauen wurden angetreten auf der linken Seite. Nämlich diese ganze Rampe, das war ja das Herz sozusagen von Auschwitz. Wenn das dort nicht klappte, klappte gar nichts. Man musste ja die Leute freiwillig in die Gaskammern hereinbringen und in Unwissenheit mit List. Also deshalb haben sich die SS-Männer dort verschieden benommen. Gewöhnlich haben sie die Waggone aufgemacht und haben gesagt, also meine Herren und Damen, bitte auszusteigen. Oder sowas. In dem Moment, wo sie draußen waren, da haben sie gesagt, verboten zu sprechen. Sprechverbot, da hier muss Ordnung sein. Die haben Angst gehabt, dass manche der Männer sehen konnten, dass da etwas nicht stimmt. Und jede Revolte natürlich, jeder Widerstand, da muss ja ein Verständnis sein. Und um Verständnis, da muss man ja sprechen. Und da war ein strenger Sprechverbot. Für uns Häftlinge, die probierten zu sprechen mit den Zugängen, um eine Warnung zu geben, das war rücksichtslos mit Tode bestraft. Und dann wurden erst die Männer wurden gezählt zu fünf und da hieß es, sie sollen sich so einhaken, sagen wir mal da. Haben sie gezählt und dann, sagen wir mal, der hat der Schussaflage sie übernommen und der Schussaflage, der hat einen Schein gehabt, ich weiß nicht, ob er die Liste war von dem Oberleutnant. Der Oberleutnant hat dann die Stärke richtig übergeben und der hat die Stärke richtig übernommen und der hat sie dann abgesetzt. Zweitens, was die Leute sprachen, da sind die SS-Männer mit den Spazierstöcken, das waren nämlich Spazierstöcke, ja. Keine Knüppeln. Die Knüppeln, die würden zu schnell schauen, was losgeht. Da sind sie mit den Spazierstöcken hingefahren und sagen wir, da waren Szenen. Da hat eine Frau gesagt, ich trenne mich nicht von einem Mann. Die andere hat gesagt, ich lasse nicht hier meine Mutter. Oder sowas. Und in dem Moment wurden sofort die Stöcke benutzt. Aber rücksichtslos. Das heißt, es wurde losgeschlagen und bis da aufs Kopf, wo jemand getroffen wurde. Ja, die anderen haben es gesehen und das hat sie irgendwie, das war eine Überraschung, also das war die erste Überraschung in Auschwitz. Und die Kinder haben angefangen zu schreien, wenn das passierte. Und das hatte die Rückwirkung wieder auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben sich befasst, um die Kinder zu beschwichtigen. Und das Ganze ist schnell abgelaufen, schnell. Nicht sprechen, wer sprach, wurde hinuntergeknüppelt. Jetzt kommt er von der Aufnahme. Es hat er erstmal gezählt, den ganzen Transport. Wenn der Transport stimmt, hat er die Papiere geholt von dem Mann. Sie holt keine die Papiere von dem Mann. Der Transportführer ist Polizeioffizier oder sonst was. Hat die Papiere. Es kommt der Mann von der Aufnahme, er tut sie alle zählen. Die werden alle gezählt. Der ganze Haufen wird den. Jetzt wird er unterschrieben. Die Papiere können unterschrieben. Der Mann kriegt seine Papiere, wird noch nicht selektiert, gar nichts. Der macht seine Leute zusammen und marschiert ab von der Rampe. Vorher wird nicht selektiert. Und dann fängt an die Selektionen. Jetzt bilden sich dann zwei Gruppen. Die Gruppe rechts und die Gruppe links. Der Mann von der Aufnahme ist immer nur eine Tätigkeit. Das ist nur seine Arbeit. Er zählt jetzt, die Selektierte zur Arbeit gehen und die Selektierte, die zum Gas gehen. Und dann rechnet er zusammen seine Zahl. Und dann sagt er, die gehen ins Lager und die gehen hier ins Krematorium. Der Blockführer erfährt ja gar nicht, von wo der Transport herkommt. Er weiß ja gar nicht. Er weiß ja nicht, wie viel da in die Gas gehen. Das kann er gar nicht wissen. Er weiß nur, wie viel dann ins Lager kommen als Arbeitswege. Das muss er ja in den Bestand aufnehmen. Die andere erfährt er doch niemals. Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links, und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt hat sie eher gefühlt, was für eine Gefahr auf uns droht. Ich bin durch den Kordon wieder zu ihnen gelaufen, habe meine Frau geküsst und meine drei Kinder. Und schon wieder hat man mich auf die andere Seite geschoben und wir sind weiter vorangegangen. Parallel zwar, aber getrennt. Zwischen den zwei Gleisen, zwischen den zwei Zügen. Parallel, aber getrennt. Dann, ich war die Menge, hat mich auch weitergestoßen. Ich habe sie vor Augen verloren, meine Familie. Im Großen Ganzen, also im Allgemeinen, diese Aktion vom Reichssicherheitshauptamt, die was eingeleitet war, waren ja sämtliche Transporte für die Vernichtung bestimmt. Aus diesen Transporten wurden jeweils so viel herausgesucht, um die Lücken aufzufüllen, so jeweils auch Platz im Lager gewesen ist, um die Arbeitskommandos wieder aufzufüllen, weil die Sterblichkeit ziemlich groß gewesen ist. Und so selektierte man immer so an die 200, 300, auch 400, manchmal auch einen ganzen Transport. Es gingen jedoch auch Transporte ohne jede Selektion in die Kammern, wo niemand dabei stand als die SS, die gerade das eben leitete. Und dann war die Selektion war von den Ärzten und Schutzauflagen, war erste, zweite oder dritte, wer das da war, haben sie immer abgelesen, die Ärzte. Wir hatten überhaupt mit der Selektion gar nichts zu tun. Der Arzt hat sie angestellt und da ging es nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Es waren manchmal auch zwei Ärzte, aber auch der Standortarzt war gewesen, war der Kommandant war auch dabei gewesen und da kam der Standortarzt Witz und sagte, Kamerad, weißt du was, wir brauchen heute 40 auf Block 10. So 40 Personen brauchen wir auf Block 10, hat er gesagt, Kollege, wir brauchen 40. Ich habe das gehört, ich habe ganz genau gewusst, so was das ist. Und da hat der Arzt sie dann ausgesucht. Wir haben damit gar nichts zu tun gehabt. Das wurde alles vom Arzt gemacht. Und der Schutzhaftlagerführer, der stand dabei. Der erste, der zweite, die haben sie so abgelesen. So wie wir uns Blockführer und Rapportführer abgelesen haben, so haben sie sich auch abgelesen. Ja, das habe ich ja nicht bestimmt. Das musste ja der Arzt gewesen. Der Arzt hat es ja bestimmt. Ich war ja kein Fachmann gewesen. Was sagen wir mal. Und jemand, ich kenne ihn nicht, hat uns gesagt, wenn Sie vielleicht müde sind, steigen Sie ins Auto ein. Denn dort fühlen wir Sie in Verschonungsblöcke. Dort werden Sie dann Ruhe haben. Ich war furchtbar müde. Die Mädelchen haben mich zusammengedrückt. Und seelisch war ich auch sehr ermüdet, denn ich wollte Ihnen Mut einsprechen. Ich wollte mit dem Auto fahren. Die Mutter, die war immer wegen Gymnastik, Luft und Gesundheit und Sport und du darfst nicht, komm zu Fuß. Dann bin ich zu Fuß gegangen. Wir haben dort gestritten mit der Mutter. Dann sind wir gekommen, separat die Männer. Und wenn ich komme auf die Rampe, sehe ich eine Bekannte von mir. Ich sage für meine Kollegen, die dort waren, schau, der Capesius ist hier. Das ist unser Landsmann gewesen. Ich habe ihn gekannt noch von Klausenburg. Habe ich viermal gesehen. Und war mit mir ein gewisser Schul, auch ein Taxifabrikator gab. Und fragte ihn, wollen Sie arbeiten? Und sagt er, nein, ich kann nicht arbeiten. Nun gehen Sie auf links. Und dann bin ich gekommen, sagte, wollen Sie arbeiten? Ja. Ganz recht. Und so bin ich, habe ich nicht gewusst, gar nichts. Das bedeutet, wenn der Transport ist angekommen, das war eine Routine, ist sofort ein roter Kreuzwagen angekommen, wenn die Leute sind herausgestiegen. Das, was der rote Kreuzwagen enthält, das wusste ich, denn bei Tag wurde er mit Zyklongas verladen und der ist vorbeigefahren an den Leuten. Das hatte auf die Leute eine beruhigende Wirkung gehabt.

Da fuhr ich hinaus zum Transport. An die Rampe. Na und dann von dort sind wir dann weitergefahren bis zu die Entkleidungs- und Vergasungsräume. Ne? Ja, der Arzt, der ist nur dort bei mir, entweder ist er drin im Wagen sitzen geblieben oder ist er eben neben dem Wagen gestanden. Ne? Mehr hat er nicht gemacht und ist bei mir eben gewesen. Ne? Und die Sanitäter sind heraus und haben die Sachen halt gemacht, was sie dort verrichten müssen. Ja, die Vergasung müssten sie vornehmen. Ne? Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja, da sind sie nicht aufs Dach gestiegen. Und na, woher denn? Das war ja nur eine Lücke, nicht wahr? Da sind sie eben raufgestiegen mit der Gasmaske, nicht? Man muss sagen, 2,5 Meter. Eine Leiter ging rauf, ja. Na, da haben sie die Büchsen entleert. Ja. Bei mir. Nein, ich bin doch, da sind sie noch, sagen wir, beim Entkleiden gewesen, nicht? Und sind dann erst reingegangen in die Gaskammern. Nicht? Nein, ich konnte es sehen. Soweit ich dabei gewesen bin, ist es alles ganz friedlich gewesen. Ganz ahnungslos. Nicht? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mit einer ja nicht in Berührung gekommen. Ja. Nein, SS-Leute, es ist ein Wachkommando mitgegangen, nicht? Und das ist eben so gemacht von einer kleinen Postenkette, nicht? Und das war alles, nicht? Und sagen wir vielleicht, dass irgendein ein Beauftragter, der was den Transport dem geleitet hat, nicht? Und das vielleicht veranlasst hat, nicht? Mit diesen Leuten, nicht? Ja, das ist ja meiner Anschauung sehr rasch gegangen, nicht wahr? Und da weiß ich, dass sich das Zeug wieder zusammengeklappt haben, nicht wahr? Da weiß ich, dass das Zeug wieder zusammengerichtet haben, nicht wahr? Zum Wegfahren, nicht wahr? Haben sie ruhig weggefahren, sind sie mit mir eben wieder weggefahren. Ich nehme an, vielleicht bis zu einer Minute. Ich denke, ne, dass so, weil man nichts mehr gehört hat, ne, ungefähr eine kurze Zeit. Ja. Naja, es war vorher nicht, ne, aber der Moment, wo man vielleicht das Gas hineingeschüttet hat, wo man gesehen hat, es handelt sich da um was anderes, dass man vielleicht einen Entsetzungsschrei gemacht hat und dann war es aus, aber mehr nicht mehr. Naja, es ist so gewesen, dass die Türen angeschrien waren, Desinfektion. Ne? Das war angeschrien. Ne? Die lesen da drauf Desinfektion. Ne? Also da haben sie auch angenommen, sie kommen dann in den nächsten Raum rein, was ja nicht mehr gewesen ist. Ne? Ich war mit den Leuten ja nicht zusammen, die was da drin sind. Ich war ganz separat mit den Sanitätern und mit dem Arzt. Und sobald sie Juden waren, nicht, sind sie eben zur Vergasung gekommen. Sie sind mit dem Transport, mit den Wegen rausgeführt worden zur Gaskammer. Vergaser fritzen. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja? Ja, das ist keine Behauptung. Wenn Sie dürften sehen, etwa, das ist Glaub, also das ist so, als wenn ich glaube, ne? Wenn kein Transport nicht kommt, fahre ich ja nicht hinaus. Ja, weil eben die Vergaserfritzen nicht war, zugegen sein mussten, wenn sie vergasen. Ne? Also die Menschen, das waren von Polen, Juden von Polen. Das haben wir dann gesehen, weil wir mussten dann die Klamotten sortieren, noch dort. Die Menschen, sie, wie wir gesehen haben, sie hatten nicht gewusst, wo sie gehen. Aber sie haben gewusst, das ist nicht gut. Etwas ist nicht gut hier. Wenn man die Frauen, die Kinder, die Männer, alles los ausziehen und sie schauen, einer auf den anderen, was wird hier sein? Ja? Und sie ziehen sich, wenn ich möchte sagen, so langsam, wie sie hätten die Zeit auf das brauchen, dass sie sollen spekulieren, was kann, sie spekulieren, was, ja, und auf, das geht ein paar Minuten und dann stark wieder mit die zwei SS-Angehörige, also der Rottenführer und der Unterscharführer, mit einem Beiß zwischen sie, aber nur die, die vorhin waren, los, ausziehen. Die kleinen Kinder, wenn sie sagen, die gehen zu die Eltern, aber sie weinen nicht. Sie weinen nicht, sie waren wahrscheinlich vom Ghetto oder was, und sie weinen nicht, aber so schnappen sie und so geht es. Also die erste, diese erste 300 oder 350. Jetzt schaue ich so dahin, dann sagt er, es sind schon hinaus zum Baden. Komm, jetzt gehen wir lieber. Dann sind wir lieber gegangen. Na, sind gerade so die Letzten eingelaufen. Die sind alle von der Baracke raus, nackt, und sind nur da reingelaufen. Da war so ein Däfel dann, so ein Schüttle zur Desinfektion. Ganz genau, zur Desinfektion. Jetzt sind sie rüber und haben die, so die Tiere zugemacht. Nach einer Weile sagt der Ding, der Helblinger, guck, jetzt bringen sie noch Kinder daher. Jetzt haben die Leute scheinbar die Kinder unter drinnen, die haben die Kleidung ein bisschen zudeckt und versteckt. Jetzt haben die Häftlinge, die da mitmachen müssen, die Kinder nachgebracht. Und rüber und die aufgemacht, die Kinder reingeschmissen und zugemacht. Und jetzt haben die geschrien drinnen. Und in dem Moment ist einer an der Leiter aufgestiegen, zu dem runden Loch, als S-Mann war es. Und hat da oben hat er so gemacht, meine, so was. Und hat die Pixel da reingehoben und hat da so geschüttelt. Es hat so geklappert. Und hat dann das Tierle wieder zugemacht. Und dann hat es geschrien. Vielleicht 10 Minuten lang, ich weiß nicht. Und dann haben wir eine Weile gewartet, man war gespannt, gell? Und ich sagte zum Helblinger, mir war es ganz schlecht, glaubst du das? Mensch, wenn ich noch gar nicht mit raus wäre, sagt er, sei still, nichts sagen, du bist mein Beifahrer, nichts anmelden lassen. Ich meine, du gehörst zu mir nicht, du darfst doch nichts denken. Jetzt haben sie die Häftlinge dann die Tiere aufgemacht und dann bin ich hin, habe so reingeschaut und habe gesehen, dass alles durcheinander ist. Da war ja der Fuß da durch gehabt. Beim einen habe ich gesehen, der hat den Finger da drin gehabt, bis im Auge so weit, beim anderen. So haben sich die alle verkrampft. Und da sind die Häftlinge hin, so ein blauer Dunst ist nur so gewesen, oberum so. Und geschwitzt müssen die Halle haben. Ganz heiß ist da rausgekommen. Dann hat er die Häftlinge, haben sie so packt rausgezogen und auf den Leiterwagen aufgeworfen. Und wenn sie immer voll war, haben sie es weggeschoben, so dahinter rüber. Wohin weiß ich nicht. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Also die Nächsten ziehen sich wieder raus. Da sind wir auch so reingestanden, gell? Dann sitzt der Mädel so auf die Kleider so dran und hat so geguckt, nicht? Dann geht der SS-Mann hin und sagt, du willst du nicht baden, du ziehst dich nicht aus. Dann hat sie es so gemacht und hat ihn so angeguckt und gelacht. Dann ist er weggelaufen. Da sagt der Helblinger, Karl, jetzt musst du gucken, jetzt gib Obacht. Da tatsächlich, er bringt zwei Häftlinge mit, die gehen hin, reißen das Kleid runter, den Mädel, und hier rüber und packt und hier rüber, rausgeführt und auch daneben. Dann sehe ich den Dr. Schilling. Der sagt zu einer Frau, was auf jeden Fall auch, ob sie nicht ausziehen will, nicht baden. Dann sagt eine bessere Frau neben dort, die hat einen schönen Mantel angehabt, sagt sie, sowas sind wir gar nicht gewöhnt, hat die gesagt. Also so in dem Dialekt, sowas sind wir gar nicht gewöhnt. Dann hat er mal gesagt, das glaube ich schon, dass du das nicht gewöhnt bist, hat er gesagt, wo du herkommst, nicht so ähnlich. Und dann sind die Häftlinge hin und hat der alte Frau genau, nur der Schilling ist zu der Frau nochmal hin und hat der alte Frau eins ins Gesicht geschlagen. Und nachher sind Häftlinge gekommen, haben der genauso das Quandra gerissen und haben sie auch noch geführt. Aber ich sage Ihnen, die Frau war so mager gewesen, dass ich direkt einen Egel gehabt habe. Also das andere will ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe zu Hause meine Frau, glaube ich, 4 Wochen lang gar nicht mehr angeschaut. So bin ich da auch mehr beeindruckt gewesen. Und dann sind wir rüber und haben sie wieder zugemacht. Und dann bringen 4 Häftlinge nochmal 2 Frauen nach und haben sie nicht mehr aufgemacht. Haben sie es bloß an die Seite hingeführt. Und der Hauptschaf ihrer Moll war da gestanden und hat so ein kurzes Gewehr gehabt. Das hat aber gar nicht geknallt, so wie Luft hat das da. und hat hinterher gehalten und die haben es umgeworfen, der Häftling, und die nächste auch wieder hinterher geschossen und auch umgeworfen in Schnee, da sind sie im Schnee drin gelegen. Da habe ich ganz genau hab ich das gesehen. Und ich habe dann zum Häftling gesagt, komm, jetzt gehen wir heim, ich halte es nicht mehr aus, ich muss ja morgen früh wieder wegfahren um Verpflegung. Und dann bin ich nachts um 1:30 bin ich heimgekommen, bin mit ihm noch mit dem Sanitätswagen bis in die Fahrbereitschaft, nein, bis in die Garage zum Rausstiegen, und habe gesagt, Karri, was ich heute gesehen habe, mein Mann, ich gesagt, jetzt reicht es. Das ist ja was Furchtbares. Ich habe gesagt, ja, mein Mensch, kannst du da mitmachen? Ich kenne das nicht, habe ich gesagt, boah. Es ist mir schwer zu sagen, aber ich habe es persönlich gesehen. Nur die Ärzte haben den Befehl gegeben, die den Gas reingeschüttet haben. Ich habe es sogar erlebt, dass die da zur Vergasung bestimmt waren gewesen, die haben geweint. Und hat ihnen der Arzt, der Mengele, gesagt, Sie müssen das tun. Und er sagte, ich kann mich noch gut erinnern an den Teuer. Ich kannte ihn, war mein Landsmann gewesen, war ein junger Mann gewesen. Und er sagte, du musst das tun. Er hat es getan, gegen Tränen in die Augen. Er hat es reingeschüttet und sofort hat er die Klappe zugemacht. Da war ich dabei gewesen. Ich habe gesehen bei der Vergasung Hunderttausende Vergaste. Und die Menschen, weil der Vergasung, das war nicht eine Minute, das dauerte 8, 10, auch mehr, oder 7 Minuten, oder, ja, und die Menschen, von ihnen geht, ja, das war doch schrecklich, wie die Menschen leiden dort. Das war doch nicht, auch Blut war dort, alles. Es haben viele Kameraden in Auschwitz erst getrunken. Ich habe dasselbe in Auschwitz im Zivilleben überhaupt sehr wenig Alkohol getrunken. Ich habe nur in Auschwitz getrunken, ich konnte das Elend nicht sehen. Wenn man an die Rampe kam und man hat die Frauen und die Kinder gesehen, da musste man sie so zusammenreißen. Es waren erst Leute gewesen, die haben nur getrunken, dasselbe wie ich. Ich habe ihnen gesagt, nur, das könnt ihr nur aushalten, wenn ihr trinken tut. Entweder brechen wir zusammen oder so. Ja. Und wenn man die Kinder gesehen hat, dass sie auf die rechte Seite oder auf die linke Seite was selektiert worden ist, dann weiß ich auch nicht, sie können noch so hart sein. Und wenn man das anders gesehen hat, dann weiß ich nicht. Aber leider, es ist passiert. Ich bereue, dass sowas passiert ist. Ich kann es nicht ändern. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Auschwitz, Stimmen. Aus Originaltonmitschnitten der Verhandlungen im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965. Ton: Matthias Kirschke. Realisation: Ronald Steckel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie und Redaktion: Götz Schmedes.